Was ist mit euch, dass ihr nicht auf Allahs Weg und zwar für die Unterdrückten unter den Männern, Frauen und Kindern kämpft, die sagen, unser Herr, bringe uns aus dieser Stadt heraus, deren Bewohner ungerecht sind, und schaffe uns von dir aus einen Schutzherrn, und schaffe uns von dir aus einen Helfer.